Wir rollen. Keep rolling, rolling, rolling. Haben wir jetzt uns geeinigt, wer was macht? Der Nein? Kollege Weißmann war es noch, oder? Ich hätte eine noch. Anfang mal. Ja. Ich kann auch nachschauen, von wann die ist, aber ich bin mir jetzt eigentlich zu doof. Ich habe aber noch einen Haufen. Hier ist auch was mit gerolltem R, sehe ich gerade. Sehr schön. Hallo zu Folge A. 147. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns, weil die Hinweise sind interessant und so ist es auch die Person. Heute präsentiert in einer E-Mail mit 10 Hinweisen. Meinst du, die Leute sind enttäuscht? Von Günther! Meinst du, die Leute sind enttäuscht, dass hier gar keine Musik läuft in den Intros in letzter Zeit? Könnten sie uns eine Nachricht schicken vielleicht dazu. Aber das ist halt der Vorteil, bin enttäuscht, wenn wir hier vor Ort aufnehmen, aber halt auch der Nachteil. Das ist der Vorteil, dass wir keine Musik drin haben, aber auch der Nachteil. Ja. Ne? Das klingt ja soweit. Aber Jürgen, musst du halt mal wieder Musik produzieren. Also ich habe echt keine Ahnung, ich bin dafür, dass du noch einen Hinweis vorliest. Ich könnte mal die Maultrommel meiner Tochter, aber ich kriege da immer keinen Ton raus, aber ich könnte es mal versuchen. Da wäre ich froh, wenn es auch nur annähernd so klinge. Aber es klingt eher so kluck. Hinweis 1. Obwohl ich Bürger des britischen Empires war, besuchte ich für ein Jahr eine renommierte Jesuitenschule in Feldkirch im äußersten Westen Österreichs. Dort wurde 2019 eine Straße nach mir benannt. Einen Asteroiden meines Namens gibt es natürlich auch. Eklar. Warum geht man in Österreich in die Schule? Aber ist das so für englischen Adel ist das gar nicht so ungewöhnlich wahrscheinlich, oder? So mal ein Jahr im Ausland auf die Schule. Naja. Ist das nicht auch so, müssen die nicht auch die männlichen direkten Thronfolger und so, müssen die nicht auch alle eine Pilotenausbildung machen? Nee, weil die sind ja auch stellenweise auf der bei der Marine gewesen. Echt? Ja. Ich meine, ich hätte da mal irgendwas gelesen, aber das ist auch wieder so Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Hinweis 2. In meine Heimat zurückgekehrt, studierte ich Medizin und später reiste ich als Schiffsarzt auf Expeditionen in die Arktis und nach Westafrika mit. Das ist ja schon ungewöhnlich konkret. Mhm. Wahrscheinlich wiegt er sich in Sicherheit. Oder er hat es mal wieder nicht gelesen. Bitte nicht vorlesen. Berühmten Schiffsarzt. Ja, gut, ich behaupte mal, es wird nicht als Schiffsarzt bekannt werden, diese Person. Möglich, möglich. In Hinweis 3. In meiner Freizeit betätigte ich mich gern sportlich. Ich spielte als Torwart im Fußballverein Portsmouth Association Football Club. Daneben war ich begeisterter Cricket- und Golfspieler sowie Amateurboxer. Maurice Flitcroft. Aber Portsmouth ist tatsächlich eine Marke im britischen Fußball. Also das ist hochklassig. Ist es ein guter Verein? Oder? Ja, ist ein bekannter Verein auf jeden Fall. Fast so gut wie der Club gerade eben? Richtig. Nein, komm, es war nur Spaß. Hinweis Nummer 4. Ich war der erste Brite, der eine Tagestour im Skilanglauf absolvierte. Im folgenden Jahr, 1894, überquerte ich auf Skiern einen Schweizer Alpenpass. Ein Jahrhundert später wurde das Ereignis vom österreichischen Rundfunk in einem Fernsehfilm nachgestellt. In Erinnerung an meine Leistungen im Skilanglauf wurde auch ein Gletscher in der Arktis nach mir benannt. Was? In Erinnerung an meine Leistungen im Skilanglauf wurde ein Gletscher in der Arktis nach mir benannt. Was ist denn da los? Ein bisschen übertrieben vielleicht? So ein Hauch? Der Ronaldo-Gletscher. Naja, also es war bestimmt dann einer, der irgendwie Expeditionen irgendwie bekannt war. Sir Hillary. Scott. Wie heißt das Scott mit Vornamen? Ridley. Miller. Ridley Scott Miller. Fast. Nein, Scott, der den Wettlauf zum Südpol verloren hat. Und mit Amundsen? Nein, wieder noch. Hinweis 5. Bei den Olympischen Spielen 1908 in London berichtete ich für die Daily Mail über den Marathonlauf. Die was? Die Daily Mail? Korrekt. Der Erstplatzierte des Laufes, ein Italiener namens Dorando Pietri, kam völlig erschöpft am Ziel an. Anwesende Kampfrichter und Ärzte halfen ihm über die Ziellinie, was die nachträgliche Disqualifikation zur Folge hatte. Später entstand die Legende, ich selbst habe den Läufer beim Zieleinlauf gestützt. Gibt's Kampfrichter beim Marathon? Ich dachte, das sind immer die mit dem mit den Punktwertungen. Nö, vielleicht war damals Marathon noch etwas härter. Da war noch die Disziplin Bärenringen und Kanufahren halt, dabei. Aber das gab halt so eine B-Note. Sie sind sehr schön gelaufen. Sehr, sehr schön. 9,5. das ist eine ungewöhnliche Vielfalt an sehr spezifischen Tätigkeiten. Ich weiß gar nicht, auf welche ich mich stützen soll. Kein stimmiges Bild, Gesamtbild ergeben. Es ist wahrscheinlich so der hier Kim Jong-Dings, so einer von dem Kaliber. Das stimmt alles jetzt gar nicht. Jetzt kommt mit Hinweis Nummer 6 ein Hinweis, wo ich mir denke, das könnte schon deutlicher darauf hinweisen. Im Zuge des Zweiten Burenkrieges ging ich nach Südafrika, um dort als Arzt zu dienen und als Berichterstatter tätig zu sein. Diese Berichterstattung war wahrscheinlich der Anlass dafür, dass ich im Jahr 1902 geadelt wurde und ich mich voran Sir nennen durfte. Ich bin somit ein Standesgenosse von Dominik. Wann? 1902. Also bekam er den Adelstitel. Ja, nee. Ich war jetzt noch bei hier Bergsteigen und Hillary, aber das passt zeitlich auch nicht, oder? Nee. Das haut nicht hin. Aber das sind zwar. Mm-mm. Nö. Hinweis 7. Berühmtheit erlangte ich aber weder durch meine ärztliche noch durch meine sportliche Tätigkeit, sondern durch mein schriftstellerisches Werk. Bin mega gespannt, wer von euch beiden zuerst zuschlägt. Damn, mit seinem hier künstlichen Druck. Aus Protest werde ich jetzt die richtige Lösung nicht äußern. Hinweis 8. Besonders beliebt waren meine Detektivgeschichten, die bereits etliche Male verfilmt wurden. Den Protagonisten stattete ich mit den Eigenschaften meines ehemaligen Lehrers an der Universität Edinburgh aus. Ja, ich gebe die richtige Antwort nicht. Doyle. Korrekt. Du weißt es als einziger, es ist Sir Arthur Conan Doyle. Hinweis 9, vielleicht schafft es dann der Jürgen auch irgendwann. Nee. Der analytisch-rational denkende Protagonist meiner Geschichten gilt bis heute als Stereotyp des Privatdetektivs. Als ich ihn sterben ließ, löste dies empörte Reaktionen meiner enttäuschten Leserschaft aus. Einige Jahre später erklärte ich mich bereit, ihn wieder auferstehen zu lassen. Und Hinweis 10. Ich starb am 7. Juli 1930 in meinem Haus in East Sussex. Meine letzten Worte richtete ich an meine Frau. You are wonderful. Nein, wirklich? Mein Name ist Sir Arthur Conan Doyle und ich bin Schöpfer von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Wie, hol mir noch ein Kissen oder mach mal das Licht an. Aber das mag der Philipp garantiert nicht, wenn ich das jetzt abspiele wegen Rechten und so. Aber der FC Liverpool, der hat nach 30 Jahren die Meisterschaft gewonnen. Es gibt halt jetzt ein Video von so einem Iren, der halt irgendwie im Auto halt so, this is the happiest day of my life, Kathleen. So. Und er halt völlig abgeht und so. Und sie so, ja, how about the day we were married? Fuck you, Kathleen. So, it was the worst day ever. It was even worse when the children were born. This is the best day of my life, Kathleen. Oh mein Gott. Absolut. Also es ist garantiert gestellt, aber du kannst dir locker vorstellen, dass so ein irischer Liverpool-Fan das wirklich ernsthaft sagt und er redet, ist halt so geil in Rage, seine Augen stehen so weit raus. Ein irischer Liverpool-Fan? Ja, die haben ja hier irische Wurzeln, daher sind die sehr... Mhm. Was haben die denn für irische Wurzeln? Aber, wenn du ein bisschen für Fußball interessieren würdest. Ja, das mache ich doch gerade. Also eine Sache, wo ich jetzt einen tiefen Einblick habe, aber es gibt ja auch diese Vereinsfreundschaften, dass du, weil Sache X passiert, du zu Mannschaft Y hältst. Ja, das kann er mir ja jetzt hier mal mit seinem unendlichen Fußballwissen jetzt einmal, wenn ich mich interessiert zeige, wenn es um Fußball geht. Ich weiß es nicht auswendig, ich kann da gerne recherchieren für dich. Wollen wir noch Dominiks irischen Akzent kommentieren? Ja, bitte doch. Der war sehr schön. Danke, ich habe den Menschen einfach nur nachgemacht. Ich gucke gerade Peaky Blinders und das ist sehr schwer da zu folgen manchmal, wenn so Iren sich unterhalten, aber es ist einfach wunderschön anzuhören. Na dann, wenn auch ihr irische oder nicht irische Tipps für uns habt mit 10 Hinweisen, schickt's uns. Kontakt findet ihr auf das-a.ch. Oh, ey, wenn Leute einfach nicht telefonieren können, ey, das regt mich auf. Sich immer so das Handy vors Gesicht halten. Ich drücke mal auf Stopp. Ich finde das mit Irland jetzt auf die Schnelle nicht. Ja, ich glaube, das war auch echt einfach glatt gelogen. Boah. Tschüss.